Erste, das Fest der ungesäuerten Brote, auch Passa genannt, rückte näher. Zweiter, die Hohenpriester und Schriftgelehrten suchten nach einem Weg, Jesus zu töten, weil sie Angst vor dem Volk hatten. Dritter, Satan ergriff Judas, der Iskariot genannt wurde und einer der 12 Jünger war. Vierter, Judas ging zu den Hohenpriestern und Tempeloffizieren, um mit ihnen zu besprechen, wie er Jesus an sie ausliefern könnte. Fünfter, sie freuten sich darüber und versprachen, ihm Geld zu geben. Sechster, Judas stimmte zu und suchte eine gute Gelegenheit, Jesus heimlich und ohne das Volk auszuliefern. Siebter, dann kam der erste Tag des Festes der ungesäuerten Brote, an dem das Passahlamm geopfert werden musste. Achter, Jesus schickte Petrus und Johannes los und sagte, geht und bereitet das Passahmahl für uns vor. Neunter, sie fragten ihn, wo möchtest du, dass wir es vorbereiten? Zehnter, er antwortete ihnen, wenn ihr in die Stadt kommt, wird euch ein Mann mit einem Wasserkrug begegnen. Folgt ihm in das Haus, das er betritt. Elfter, sagt dem Hausherrn, der Meister lässt fragen, wo ist der Raum, in dem ich das Passahmahl mit meinen Jüngern essen kann? Zwölfter, er wird euch einen großen, möblierten Raum im Obergeschoss zeigen. Dort bereitet alles vor. Dreizehnter, sie gingen los und fanden alles so, wie Jesus es ihnen gesagt hatte, und bereiteten das Passahmahl vor. Vierzehnter, als die Stunde für das Essen gekommen war, setzte sich Jesus mit den Aposteln an den Tisch. Fünfzehnter, er sagte zu ihnen, ich habe mich sehr danach gesehnt, dieses Passahmahl mit euch zu essen, bevor ich leiden muss. Sechzehnter, denn ich sage euch, ich werde es nicht wieder essen, bis es im Reich Gottes seine volle Bedeutung erhält. Siebzehnter, dann nahm er einen Becher, dankte Gott und sagte, nehmt diesen Becher und teilt ihn unter euch auf. Achtzehnter, denn ich sage euch, von jetzt an werde ich keinen Wein mehr trinken, bis das Reich Gottes kommt. Neunzehnter, er nahm Brot, dankte Gott, brach es, gab es ihnen und sagte, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Zwanzigster, ebenso nahm er nach dem Essen den Becher und sagte, dieser Becher ist der neue Bund, der durch mein Blut geschlossen wird, das für euch vergossen wird. 21. aber seht, die Hand dessen, der mich verrät, ist mit mir am Tisch. 22. denn der Menschensohn geht seinen vorherbestimmten Weg. Doch wehe dem Menschen, der ihn verrät. 23. die Jünger begannen sich gegenseitig zu fragen, wer von ihnen das wohl tun würde. 24. es entstand auch ein Streit unter ihnen darüber, wer von ihnen der Wichtigste sei. 25. Jesus sagte zu ihnen, die Könige der Völker herrschen über sie, und ihre Machthaber lassen sich Wohltäter nennen. 26. ihr aber sollt nicht so sein. Der Größte unter euch soll wie der Jüngste sein, und der Anführer wie ein Diener. 27. denn wer ist wichtiger, der, der am Tisch sitzt, oder der, der bedient? Ist es nicht der, der am Tisch sitzt? Ich aber bin unter euch wie einer, der dient. 28. ihr aber seid diejenigen, die in meinen Schwierigkeiten bei mir geblieben sind. 29. und ich gebe euch das Reich, so wie mein Vater es mir gegeben hat. 30. damit ihr an meinem Tisch in meinem Reich essen und trinken könnt und auf Thronen sitzt, um die 12 Stämme Israels zu richten. 31. Simon, Simon, pass auf! Satan hat darum gebeten, euch alle wie Weizen zu sieben. 32. ich aber habe für dich gebetet, damit dein Glaube nicht verloren geht. Und wenn du später umkehrst, stärke deine Brüder. 33. Petrus sagte zu ihm, Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und sogar in den Tod zu gehen. 34. Jesus aber sagte, Petrus, ich sage dir, heute wird der Hahn nicht krähen, bevor du dreimal geleugnet hast, mich zu kennen. 35. dann fragte er sie, als ich euch ohne Geldbeutel, Tasche und Sandalen aussandte, habt ihr etwas vermisst? Sie antworteten, nichts. 36. er sagte zu ihnen, aber jetzt soll jeder, der einen Geldbeutel hat, ihn mitnehmen, ebenso eine Tasche. Und wer kein Schwert hat, soll seinen Mantel verkaufen und sich eines kaufen. 37. denn ich sage euch, was geschrieben steht, muss sich an mir erfüllen, er wurde zu den Verbrechern gezählt. Denn alles, was über mich gesagt wurde, wird wahr werden. 38. sie sagten, Herr, hier sind zwei Schwerter. Er antwortete, das ist genug. 39. dann ging Jesus wie gewohnt zum Ölberg, und seine Jünger folgten ihm. 40. Als er dort ankam, sagte er zu ihnen, betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. 41. Er selbst ging etwa einen Steinwurf weit weg von ihnen, kniete nieder und betete. 42. Er betete, Vater, wenn du willst, nimm diesen Leidensweg von mir. Aber nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen. 43. Da erschien ihm ein Engel vom Himmel, der ihn stärkte. 44. Er betete sehr intensiv und sein Schweiß fiel wie Blutstropfen auf die Erde. 45. Als er vom Gebet aufstand und zu seinen Jüngern zurückging, fand er sie schlafend vor Traurigkeit. 46. Er sagte zu ihnen, warum schlaft ihr? Steht auf und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. 47. Während er noch sprach, kam eine große Menschenmenge. Judas, einer der 12 Jünger, ging ihnen voran und näherte sich Jesus, um ihn zu küssen. 48. Jesus sagte zu ihm, Judas, verrätst du den Menschensohn mit einem Kuss? 49. Als die Jünger sahen, was geschah, fragten sie, Herr, sollen wir mit dem Schwert zuschlagen? 50. Einer von ihnen schlug den Diener des Hohenpriesters und hieb ihm das rechte Ohr ab. 51. Jesus sagte, lass das sein. Dann berührte er das Ohr des Mannes und heilte ihn. 52. Jesus sagte zu den Hohenpriestern, Tempeloffizieren und Ältesten, die gekommen waren, um ihn festzunehmen, ihr seid mit Schwertern und Stöcken gekommen, als ob ich ein Verbrecher wäre. 53. Obwohl ich jeden Tag bei euch im Tempel war, habt ihr mich nicht festgenommen. Aber jetzt ist eure Zeit gekommen, und die Macht der Finsternis herrscht. 54. Nachdem sie Jesus festgenommen hatten, führten sie ihn weg und brachten ihn in das Haus des Hohenpriesters. Petrus folgte ihnen von Weitem. 55. Als sie mitten im Hof ein Feuer angezündet hatten und beisammen saßen, setzte sich Petrus zu ihnen. 56. Eine Dienerin sah ihn im Licht des Feuers sitzen, blickte ihn an und sagte, der war auch mit ihm zusammen. 57. Petrus leugnete es und sagte, Frau, ich kenne ihn nicht. 58. Kurz darauf sah ihn ein anderer Mann und sagte, du gehörst auch zu ihnen. Petrus aber sagte, Mann, ich bin es nicht. 59. Etwa eine Stunde später behauptete ein anderer Mann, es stimmt, der war auch mit ihm, denn er ist ja auch ein Galiläer. 60. Petrus sagte, Mann, ich weiß nicht, wovon du sprichst. Und sofort, während er noch redete, krähte ein Hahn. 61. Der Herr drehte sich um und sah Petrus an. Da erinnerte sich Petrus an das Wort des Herrn, das er ihm gesagt hatte, bevor der Hahn heute kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. 62. Petrus ging hinaus und weinte sehr bitterlich. 63. Die Männer, die Jesus festhielten, verspotteten ihn und schlugen ihn. 64. Sie verbanden ihm die Augen und fragten, sage uns, wer hat dich geschlagen? 65. Sie sagten noch viele andere beleidigende Dinge zu ihm. 66. Als es Tag wurde, versammelten sich die Ältesten des Volkes, die Hohenpriester und die Schriftgelehrten. Sie führten Jesus vor ihren Hohen Rat. 67. Sie fragten, wenn du der Christus bist, sag es uns. Er antwortete ihnen, wenn ich es euch sage, werdet ihr mir nicht glauben. 68. Und wenn ich euch frage, antwortet ihr nicht. 69. Aber von jetzt an wird der Menschensohn zur Rechten der Macht Gottes sitzen. 70. Alle fragten, bist du also der Sohn Gottes? Er sagte zu ihnen, ihr sagt es, dass ich es bin. 71. Sie sagten, wozu brauchen wir noch Zeugen? Wir haben es doch selbst aus seinem Mund gehört.